Ich muss mich in erster Linie bedanken für die Einladung hier, meinen Vortrag halten zu dürfen. Für die Ausführungen halte ich mich nicht ganz kompetent. Ich bin sicherlich nicht so eingearbeitet in die Thematik wie die anderen Vortragenden. Vielleicht darf ich zur Entschuldigung anführen, dass ich dann nur als Aushilfe eingesprungen bin und deshalb eine gewisse so eine Vorleistung unterbringen konnte. Wie gesagt, es soll der Vortrag in zwei Teile zerfallen, einen kürzeren ersten allgemeiner Art. Diese allgemeinen Ausführungen besitzen einige Schwächen. Der Vorteil davon wird sein, dass man nicht gleich anschließend in der Diskussion loslegen kann. Der zweite Teil, für den ich mich eigentlich kompetenter fühle, die speziell einen Überblick über die Vogtei in Aquileia, in Trient, in Brixen oder in anderen Bistümern. Ich glaube, da wird es rascher gehen, da könnte man das ohne lange Diskussion abführen. Wie so viele Institutionen, die die Geschichte Europas in den folgenden Jahrhunderten prägten, gehen auch die wesentlichen Bestimmungen über die Vogtei, über die Wirksamkeit der Advocati auf Karl den Großen zurück. Und wie so viele andere wichtige Einrichtungen des mittelalterlichen Verfassungslebens beruhen auch die Vorstufen der Vogtei auf antiken Wurzeln. Bereits im 5. Jahrhundert verfügte die Kirche über Defensores. Ihre Aufgabe war die Vertretung der Kirche in Auseinandersetzungen, die das Vermögen betrafen und allgemein gegenüber der weltlichen Gewalt. Im merowingischen Diplomen begegnen Advocati in einer ähnlichen Funktion. In der Karolingerzeit wurde nun diese Einrichtung auf eine neue Grundlage gestellt. Meist zitiert man dafür ein Kapitulare Karls des Großen aus dem Jahr 802, das anordnete, alle Bischöfe, Äbte, Äbtissinnen des Reiches sollen Advocati besitzen. Dieses Datum 802 bedeutet jedoch keine wesentliche Zäsur, denn schon in einem Kapitulare König Pippins für Italien aus den 80er Jahren des 8. Jahrhunderts findet sich der Auftrag ubicumque pontifex substantiam auguri advocatum abiat in ipsu comitatu. Wichtig war allerdings, dass unter Karl die alte Einrichtung konsequent wiederbelebt, neu ausgeschaltet und allgemein verbindlich dekretiert wurde. Über die Person und die Aufgaben des Advocatus in karolingischer Zeit geben uns die Kapitularien Auskunft. In der bereits erwähnten Verordnung Pippins für Italien von 1786 wird gefordert, dass der Bischof in jeder Grafschaft, in der er Besitz hat, einen Vogt zur Verfügung haben soll. Dieser Vogt soll ein liber homo sowie bonet opinionis sein und dem Laien- oder Klerikerstand angehören. Diese zweite Möglichkeit wurde bald nicht mehr in Betracht gezogen. Der Advocatus musste ferner in der Lage sein, die Angelegenheiten der Kirche, die er zu vertreten hatte, einen Eid zu leisten. Noch genauer spezifiziert sind die Anforderungen an einen Vogt in dem ebenfalls bereits erwähnten Kapitulare Karls von 802. Tales sint Advocati, quales eos canonica, vel regularis institutio fieri lupet, voluntati dei subitos, et ad omnes justitia perficienti sempre paratos, legem plenitor observantes absque fraude maligno, justum semper judicium in omnibus exercentes. Eben da heißt es ferner, legem scientes, also die Advocati sollen legem scientes et justitiam diligentes pacificosque mansuetos. Diesen Tugendkatalog, der besonders die Redlichkeit und die Gesetzeskenntnis betont, wird einem negativer gegenübergestellt. Die Advocati sollen nicht damnosi et cupidi sein. Es ist anzunehmen, dass diese Wendungen auf konkrete Ereignisse Bezug genommen haben. Die Klagen über pravi Advocati kehren schon in der Karolingerzeit wieder, genauso wie in den folgenden Jahrhunderten. Ebenso wiederholt sich die Forderung nach Advocati boni et idonei, solche quales ciant et velim juste causas discernere et terminare. Sie sollen boni, verases et mansueti sein oder wie die analogen Prädikate lauten mögen. Die Aufgaben der Höfe gehen im Wesentlichen aus den angeführten Zitaten hervor. Ihre Obliegenheiten waren zweifach. Sie sollten in Rechtsangelegenheiten die Kirche, sei es ein Bistum oder eine Abtei, vertreten oder unter bestimmten Umständen selbst richterliche Funktionen ausüben. Ihnen stand es auch zu, entfremdetes Kirchengut als solches festzustellen. Die karolingischen Missi hatten dann den Befehl, die Rückstellung an die Kirche zu veranlassen. Bei der Einsetzung der Advokati lag es am Herrscher, zumindest mittelbar seinen Einfluss geltend zu machen. Die Wahl der Vögte oblag den Missi. Sie sollten auch die Namen der Gewählten dem Kaiser namhaft machen. Bisweilen wurde auch bestimmt, dass die Vögte im Einvernehmen mit dem Grafen und dem Volk ihr Amt antreten sollten. Eine gewisse Änderung trat dann unter Lothar den Ersten ein, wenn er um 825 anordnete, Volumus ut Episcopus una cum comite suo advocatum elegat. Aus der gleichen Zeit stammt die Verfügung, dass jeder Bischof ab und Episin zwei Vögte besitzen soll. Nicht unwichtig scheint außerdem die Verfügung, dass der Vogt Eigenbesitz in der Grafschaft aufweisen soll, in der er tätig ist. Die Institution und die Tätigkeit der Advokaten wurde somit unter den Karolingern in maßgeblicher Weise vom Herrscher und seinen Beauftragten kontrolliert. Der Eingliederung der Vogtei in den öffentlichen, sozusagen so staatlichen Bereich, entsprach auch die Verfügung Lothars von 825, dass die Vögte, solange sie ihr Amt ausüben, von der allgemeinen Heeresfolgepflicht befreit sind. Bezeichnend ist aber auch, dass die Bestimmungen, die man auf den kirchlichen Synoden dieser Zeit in der Kirchenvögte traf, nicht nur inhaltlich, sondern zum guten Teil auch wörtlich mit den analogen Wendungen in den Kapitularien übereinstimmen. In ihrer grundsätzlichen Aussage über den kirchlichen und weltlichen Standpunkt bezüglich der Vogtei sei ein Abschnitt aus der römischen Synode von 826 zitiert. Quia episcopi universitque sacerdotes, ad solam laudam legi bonorumque operum actionem constituuntur, debet ergo unus quinque eorum tam pro ecclesiasticis quam propriis suis actionibus advocatum habere. Non male fame suspectum, sed bone opinionis et laudabilis artis in regno. Ne dum humana lucra affendum, das sind jetzt auch die Episcopi, eterna premia perdam. Sehr signifikant für die Vorstellung von den Aufgaben eines Vogtes ist ferner eine Stellungnahme des Patriarchen Paulinus von Aquileia, den wir von Vortrag von Schmiedingen kennen, die auf der Frankfurter Synode von 1794 vorlag. Nam advocatus mihi ille est, qui pro me judicem interbella et causam necessitatis mea proprie funzione defendit. Mit dieser Definition wird deutlich das Gebiet ausgesprochen, auf dem diese Beamteten Kirchenvögte seit dem 8. Jahrhundert besonders in Italien tätig waren. Die Entwicklung in Deutschland verlief dann davon etwas verschieden. Auf der Apenninenhalbinsel wirkte zweifellos auch noch die antike Tradition mehr nach als nördlich der Alpen. Seit dem Ausgang des 8. Jahrhunderts gibt es zum Beispiel zumindest bis 1100 in den von Cesare Manarese regierten Ratsgebieten Regnum Italicum eine Unzahl von Urkunden, in denen bischöfliche und klösterliche Advokaten die Aufgabe wahrnehmen, die ihnen in karolingischen Kapitularien auferlegt worden ist. Wenn Sie den Text dieser Urkunden, die wir von Frau Professor Basoli erhalten haben, ansehen, finden Sie dort zum Beispiel schon genau den Aufbau der Urkunde mit den Advokaten, die zusammen mit den Geistlichen auftreten. Nach einem nahezu immer gleichlautenden Formular erscheinen der Bischof oder der Abt cum advocato suo vor Gericht und in direkter Rede bringen beide gemeinsam ihr Anliegen vor. Seltener ist auch der Advocatus Episcopi oder meistens heißt der Advocator, das italienische Advocatore kommt dann davor, ist dieser Advocatus Episcopi alleine tätig. Die Vertretung des Geistlichen vor Gericht durch einen Vogt war eine unabdingbare Notwendigkeit. Weigerte sich etwa ein Amt, einen Advocatus namhaft zu machen, um auf diese Weise den Prozess hinauszuzögern oder zu verhindern, dann konnte ihm ein Vogt, ein Advocatus, zugewiesen werden. Allerdings war die Bestellung eines Vogtes kein Vorrecht geistlicher Institutionen. Auch weltliche Herren in Italien bedienten sich dieser rechtskundigen Männer. Oder der erste gestattete 1967 ausdrücklich, dass Grafen einen Advocatus erwähnen können. Um es noch einmal zu wiederholen, der Kirchenvogt musste die Kirche oder ihre Hinterfassen als Partei vor Gericht vertreten. Der Advocatus ist in diesem Fall in keiner Weise Richter anstelle des Bischofs, er ist nur Rechtsbeistand. Dementsprechend setzte man in Italien wenig Gewicht darauf, dass der Vogt über Macht und Ansehen verfügte, wie es in Deutschland dann der Fall war, sondern dass er im Rechtswesen und im Gerichtsverfahren Bescheid wusste. Was die Bestellung der bischöflichen Vögte in Italien seit dem 19. Jahrhundert anlangt, so bieten darüber die Diplome der Karolinger und ihrer Nachfolger einige Auskünfte. So bestätigte Kaiser Lothar 845 den Oberhirten von Volterra nach dem Vorbild Ludwigs des Frommen Immunität und Königsschutz und gewährte überdies das Recht, zwei Vögte frei zu wählen. Der Zusammenhang deutet hier bereits auf einen anderen verwandten Bereich hin, wo die bischöflichen Advokaten ebenfalls tätig werden sollten. Der Zusammenhang verleihen der Immunität und freie Vogtwahl. Die freie Vogtwahl erhielt Ferner der Bischof von Mantua 894 von Beringrad zugesprochen. 898 geschah das gleiche für Arezzo durch Kaiser Lambert und zwei Jahre später durch Ludwig und Rudolf für Reggio Emilia. Diese Rechte der Kirchen von Mantua, Arezzo und Reggio wurden im 10. Jahrhundert durch die italienischen Könige sowie durch die Ottonen mehrfach bestätigt. Unter Heinrich III. Erhielt auch der Bischof von Acqui ein entsprechendes Privileg. Wahrscheinlich waren diese Prärogative aber nicht auf die genannten Bistümer beschränkt, denn es hat den Anschein, als ob sich für diese Verleihung der freien Vogtwahl sogar ein eigenes Kanzleiformular herausgebildet hätte, das für Mantua und Reggio etwa lautete, der Bischof möge sich einen Advocatus erwählen, dam de suis, quam de alienis liberis hominibus, qui elistet episcopii rerum utilitatis exertiam, abscriptus viam hominis contradictione vel molestia, ita in ab omni rei publice funktione sind absoluti, nil ab eis quisquam publicus minister exigere presumat, ut securius ac diligentius causa fictius ecclesiae perdicere possim. Es ist müßig darauf hinzuweisen, dass auch in dieser Wendung im karolingischen Sinn zum Teil wörtlich übereinstimmend mit den Kapitularien die Tätigkeit des Vogtes als rechtskundiger Vertreter der Kirche und ihrer Angehöriger ganz im Vordergrund steht. Dazu kommt, dass die Advokate nicht selten sich auch als Notarii, Scabini oder sogar als Judices bezeichnen. Ein Hinweis eben auf die berufliche Stellung. Die Zeugnisse für die Zugehörigkeit des Advokatus zu den bischöflichen Massi sind hingegen sehr spärlich. Im Jahr 910 nannte der Bischof von Cremona einen seiner Vasallen, seiner Vassi, als seinen Vogt. Ein Indiz auf die stärkere Position des Advokatus, die dem Oberhirten unter Umständen sogar Schwierigkeiten bereitet haben mag, enthält etwa ein Lobotus des Ersten für Volterra von 1966. Volumus etiam ut advocatores deiam nominata ecclesia nullam hostilem exertiam expeditionem sine suo episcopo. Also er darf kein militärisches Unternehmen anführen oder mitmachen bei einem Unternehmen ohne Zustimmung des Bischofs. Etsi ipsi aut ceteri vassi ipsi als advocatores aut ceteri vassi qui commenditi sum episcopo et in eus obsequio begehre videntio, das übrige bezieht ja auch etwas anderes. Das heißt also, dass dieser Advocator oder diese Advocatores auch als Vassi und den Vassi sum des gleichgestellt werden. Ein anderer für die Fragestellung unseres Seminars, die weltliche Herrschaft der Bischöfe, sehr wichtiger Bereich der Tätigkeit der Advokaten blieb bisher ausgeklammert. Schon in karolingischer Zeit gibt es, wie bereits kurz angedeutet, erste Anzeichen dafür, dass die Vögte selbst als Vorsitzende eines Gerichtes in Erscheinung treten können. Dies hängt mit der für die Entstehung der weltlichen Herrschaft der Bischöfe mitentscheidenden Verleihung der Immunität zusammen. Einen wesentlichen Aspekt der Humanität bildet die Exemption des privilegierten Gebietes in der richtigen Hinsicht. Der richterliche Befugnis ging vom staatlichen Beauftragten, meist vom Grafen, auf den Immunitätsherrn, in unserem Fall auf den Bischof, über. Dieser bevollmächtigte einen Stellvertreter, den Immunitätsvogt, mit der tatsächlichen Wahrnehmung der richterlichen Gewalt. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich hier allgemeine Lehrbuchdefinitionen wiederhole, aber sie sind, glaube ich, wichtig, um die Zusammenhänge vor Augen zu führen, beziehungsweise um den Unterschied zwischen der Entwicklung in Deutschland und in Italien noch besser herauszuarbeiten. Der normale Weg in Deutschland geht so weiter, dass der Bischof eben den Immunitätsvogt mit der Wahrnehmung der richterlichen Gewalt beauftragt. Die Verbindung zum Herrscher, zwischen Vogt und Herrscher, ist im 9. und 10. Jahrhundert durch die Verleihung des Königsbandes an den Vogt durchaus noch gegeben. Noch im 10. Jahrhundert erlangte dann der Immunitätsherrinfach bereits die Hochgerichtsbarkeit, soweit diese durch finanzielle Leistungen ablösbar war. Die Blutgerichtsbarkeit wurde wenig später vom Reichsoberhaupt aus der Hand gegeben. Es bedarf wohl keiner ausführlicheren Begründung, dass die Stellung des nun selbst zum Richter aufgestiegenen Vogtes eine wesentlich andere sein musste als die eines Anwaltes. Die hier in aller Kürze skizzierte Verfassungs- und rechtsgeschichtliche Entwicklung kam in Italien, wohin wir uns jetzt wieder zu wenden haben, ungleich weniger stark zu tragen als in Deutschland. Julius Ficker stellt in seinen grundlegenden Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens die richterliche Funktion des Vogtes in Italien prinzipiell in Abrede. Dass es aber Ansätze für weitergehende Befugnisse der Advokaten auch in Italien gab, zeigt etwa, dass von Otto dem Dritten und Konrad II. Der Cremoneser Kirche verbriefte Recht, dass der Advocatus Episcopi cum Tribus Sacramentalibus, also mit drei Eidhelfern, die alten Rechte der Kirche feststellen lassen kann, worauf dieser Bestandaufnahme öffentliche Rechtskraft zukommt. Noch umfangreicher ist die Befugnis, die Konrad II. Dem Oberhirten von Arezzo 1027 einräumte. Habeat Episcopus nostram imperialem auctoritatem omnes suarum terrarum causas agendi definiendi ante se per advocatores ecclesiae. Duellum judicandi legem et justitiam patiendi et fictit aliis regalibus mitis concessum est. Diese Formulierung, dass er die Erlaubnis hat, zu entscheiden, vor sich durch seine Advocatores, ist, glaube ich, doch eindeutig so gemeint, so zu interpretieren, dass in diesem Fall die Vögte von Arezzo, wie es in Deutschland damals schon längere Zeit üblich war, als Vorsitzende im bischöflichen Gericht fungieren konnten. Trotzdem scheint es sich dabei um eine große Ausnahme zu handeln, die in der Praxis kaum zur Anwendung gelangte. Soweit sonst ein Bischof in Italien die Gerichtsbarkeit übertragen erhalten hat, was möglich war, übten eigene Missi, die vom Oberhirten bestellt waren und deren Bezeichnung schwankt, den Vorsitz im Gericht aus. Will man an diesem Punkt eine Zwischenbilanz ziehen, so ergibt sich aus dem bisher Gesagten, dass der Vogtei in Italien kaum eine wesentliche Bedeutung zukam, schon gar nicht in Bezug auf die generelle Fragestellung der weltlichen Herrschaft der Bischöfe. Die bereits angedeutete Einschränkung dieser nahezu absoluten negativen Aussage betrifft ein ziemlich klar begrenztes Territorium des Regnum Italicum, nämlich die Mark Treviso und Friaul. In diesem Gebiet verlief die Entwicklung der Vogtei grundlegend anders als im übrigen Italien. Die engen Beziehungen zu den Verhältnissen nördlich der Alpen sind augenfällig. Die Geschichte der Vogtei in Deutschland ist ein Forschungsproblem, mit dem sich die Medievistik zeitweilig sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Es genügt etwa auf die klassischen Studien von Adolf Waas, Hans Hirsch, Otto Brunner oder Theodor Meyer hinzuweisen. Dabei standen aber verfassungsgeschichtliche Aspekte dieser Einrichtung im Allgemeinen, Probleme der Klostervogtei sowie die Zusammenhänge mit der Ausbildung der Landeshoheit in den einzelnen Territorien des Reiches im Vordergrund des Interesses. Die Vogtei über Bistümer, mit der wir uns hier zu beschäftigen haben, blieb demgegenüber stark im Hintergrund. Es empfiehlt sich zunächst wiederum einen Abriss der allgemeinen Entwicklung der Beziehungen zwischen den Bischöfen und ihren Advokaten seit der Karolingerzeit nördlich der Alpen zu bieten. Dabei fällt auf, dass der hohen Geistlichkeit schon sehr bald die freie Wahl ihrer Vögte konzidiert wurde. Die früheste entsprechende Notiz stammt aus dem Jahr 881 und der Otto dem I. wird dieses Recht mehreren Bischöfen verbrieben. Klar wird der allgemeine Usus in einer Verfügung Ottos des III. Für Chur im Jahr 998 ausgesprochen, man gewährt die freie Wahl des Advokatus sicut mos est in aliis episcopiis nostri regni. Eine Verbindung zwischen dem Herrscher und dem vom Bischof berufenen Vogt war aber weiterhin durch die königliche Bandei gegeben. In Urkunden des 10. Jahrhunderts vertreten auch in Deutschland wie in Italien die Vögte, Bischöfe und Äbte vor Gericht. Dazu kommt die ausdrückliche Erwähnung der Mitwirkung des Vogtes bei Rechtsgeschäften, etwa bei Schenkungen, die per manus oder in manus advocati erfolgen. Beispiele dieser Art enthalten bereits seit dem Beginn des 9. Jahrhunderts in reicher Zahl die Traditionsbücher bayerischer Hochschulen etwa. Weitere Schritte der Entwicklung werden erkennbar, wenn um 900 auch fallweise eines Konsensusadvokaten zu einer Rechtshandlung gedacht wird. Viel wesentlicher gestaltete sich aber die Wirksamkeit des Vogtes im Bereich der Immunität einer geistlichen Gemeinschaft, wo der Vogt, wie bereits bemerkt, für die Gerichtsbarkeit zuständig war. Der Advocatus übte also eine richterliche Funktion aus, und dafür flossen ihm beträchtliche Einnahmen, ein Drittel der Strafgelder normalerweise, zu. Weitere Aufgaben des Vogtes nördlich der Alpen war die Organisation des Heeresaufgebotes, das die Bischöfe im umfangreichen Maß bei verschiedenen Anlässen, etwa zur Expeditio Romana, zu stellen hatten. Und schließlich oblag dem Advocatus unter Umständen auch die Pflicht, Abgaben und Dienstleistungen für den Bischof von dessen Unterbannen einzutreiben. Sein Entgelt für diese Bemühungen bestand in einem oder mehreren Benefizia aus der Hand seines geistlichen Herrn. Diese Benefizia sind bereits seit dem 9. Jahrhundert bezeugt. Schlechter steht es mit der Quellenlage, mit den Vogteipflichten etwa, was die Heeresfolge an oder die Anführung des Heeresaufgebotes anlangt oder auch diese Eintreibung von Abgaben der Untertanen. Was die persönlichen Verhältnisse der Hochschulkirche anlangt, so sei auf das bayerische Stammesgericht näher eingegangen, wo Advokate der Bischöfe von Freising und Passau bereits ca. seit 800 bekannt sind. Ähnlich liegen die Dinge in Regensburg, während in Salzburg erst ein Jahrhundert später Vögte genannt sind. Die Vielzahl der im 9. Jahrhundert neben und kurz hintereinander erwähnten Advokati legt die Annahme nahe, dass es sich dabei nicht um Angehörige der großen, der führenden Adelsgeschlechter handelt, sondern wohl eher um einfache Hochfreie. Aus den bayerischen Quellen geht ferner hervor, dass damals das Amt noch nicht einheitlich und auch nicht erblich war. Es gibt also mehrere Vögte nebeneinander. Erst um die Mitte des 10. Jahrhunderts treten dann in den einzelnen Hochschriften mehr und mehr Persönlichkeiten hervor, die längere Zeiten durch und nahezu ausschließlich, also allein als Advokaten tätig sind. Sie lassen sich auch bereits mit einiger Wahrscheinlichkeit als Vorfahren späterer großer Geschlechter nachweisen. Bisweilen begegnet ein Hauptvogt, ein Advocatus Principalis oder auch Archiadvocatus, neben dem in abgelegenen Gebieten einer Kirche andere Vögte bezeugt sind. Die Erblichkeit der Hochstiftsvogteien und damit ein entscheidender Übergang von der alten in karolingischen Traditionen stehenden Beamtenvogtei zur sogenannten Edel- oder Herrenvogtei fehlt im bayerischen Bereich, also in den Bistümern Salzburg, Freising, Passau, Regensburg und Brixen in die Mitte des 11. Jahrhunderts. Die Entwicklung in den nicht-bayerischen Teilen Deutschlands, wenn Sie diesen Ausdruck gestatten, verlief, was die Vogtei über Hochstifte anlangt, in einem ähnlichen Rahmen. Im Osten sind die Vögte erst später erwähnt, so etwa in Zeitz-Naumburg und Meißen erst im 12. Jahrhundert. Auch dort, sowie in Magdeburg, sind es dann Angehörige des höheren Adels, die als Advokaten tätig sind, etwa die Wettiner oder die Markgrafen der sächsischen Ostmark. An die Zustimmung der Bürger ist auch die Veräußerung vom Grundbesitz der Merseburger Kirche gebunden. Werfen wir noch kurz einen Blick an den Rhein. In Köln kennt man einen Erzbischof Vogt etwa seit der Mitte des 10. Jahrhunderts. Er unterschreibt fallweise Verfügungen seines geistlichen Herrn und tritt bei Rechtsgeschäften in Aktion. Spätestens seit dem 12. Jahrhundert wird das Amt in einer Familie erblich. Dieser Zug zur Vererblichung des Vogteiamtes hat gewiss mehrere Wurzeln. Einmal ist es der Wunsch der Väter, ihre Söhne in einer entsprechenden Position nachfolgen zu lassen. Diesem Bestreben kann ein Bischof umso weniger erfolgreich Widerstand entgegensetzen, je mächtiger der Inhaber der Vogtei ist. Die schon skizzierten vielfachen Aufgaben des Advokators in Deutschland ließen es aber geradezu ratsam erscheinen, jemanden als Vogt zu bestellen, der das richterliche Amt und eventuell die Führung des Heeresaufgebotes besorgen konnte und der auch über den nötigen Rückhalt gebot, wenn es galt, Abgaben von säumigen Untertanen einzutreiben. Schließlich gab es auch noch einen weiteren Grund, der die Geistlichkeit dazu bewogen haben mag, den Sohn dem Vater im Amt folgen zu lassen. Im Zug der allgemeinen Tendenz der Vererblichung der Benefizia empfahl es sich, die Lehen, die nach dem Tod eines Vogtes kaum mehr zurückzuerlangen waren, den Sohn weiter zu belassen, um nicht den neuen Vogt eben wieder mit neuen Benefizia ausstatten zu müssen. Das Hauptgewicht der Tätigkeit der Hochstiftsvögte lag zweifellos im Gerichtswesen mit allen bekannten Folgeerscheinungen. Aus dem 12. Jahrhundert gibt es Nachrichten, die darauf schließen lassen, dass die erhöhte Stellung der Advokati unter Umständen zu Schwierigkeiten führen konnte. So ließ Kaiser Heinrich IV. 1104, nachdem es zu Klagen gekommen war, die Rechte und Pflichten der Augsburger bischöflichen Vögte feststellen. Doch nicht der Bischof hatte sich an das Reichsoberhaupt gewandt, sondern die Augsburger Kanoniker. Damals bestimmte der Herrscher Ort und Häufigkeit der Placita, die Servitia, die dafür an die Vögte zu leisten waren, sowie als allgemeines Entgelt ein Drittel der Strafbußen. Von der weiteren Entwicklung der Augsburger Hochstiftsvogtei, die von den Herren von Schwabeck an die hohen Staufen überging und die dann für die Stellung der Stadt Augsburg Bedeutung erlangte, war bereits im Anschluss an das Referat von Professor Jakobs die Rede. Die Verhältnisse in Augsburg sind aber nicht unbedingt als typisch für die Entwicklung der Hochstiftsvogtei in Deutschland im 12. und im 13. Jahrhundert anzusehen. Wenn in den Quellen immer wieder von Übergriffen der Vögte in dieser Periode zu lesen ist, so handelt es sich damit fast immer um Inhaber von Klostervogteien. In diesem Bereich war schon damals aus dem ursprünglichen Schutz ein mehr oder weniger brückendes Fundament Herrschaftsverhältnis geworden, den sich die Kloster nicht zuletzt durch zahlreiche Urkundenfälschungen zu entziehen suchten. Die Geschichte der Hochstiftsvogtei verlief eher in eine andere Richtung. So gibt es etwa aus dem Erzstift Salzburg aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts kaum noch Nachrichten über die Wirksamkeit des bischöflichen Vogtes. Und dabei hat es gerade damals nicht an Gelegenheiten für die Advokati gefehlt, den bischöflichen Herrn unter dessen Besitzungen zu verteidigen. Die Hochstiftsvogtei ist in Salzburg unter dem tatkräftigen Erzbischof Eberhard II. Sogar endgültig beseitigt, wenn er 1225 ausdrücklich erklärt, Salzburgensis Ecclesia nostris temporibus habere desidit advocatum. Dass dies in den Augen des Kirchenfürsten ein sehr positiver Zustand war, lehren seine Vorkehrungen für den Fall si ipsi successores nostri quod non credimus habere voluerint advocatum. Darüber wird der Kollege Rudolf dann ja mehr erzählen. Die Gerichtsvorsitzenden, die im Namen des Salzburger Obrigen nun Recht sprachen, waren von diesem Ernannt und wieder abgesetzt. Zum Schutz des Hochstifts haben die Vögte, wie bereits belohnt, schon lange nichts mehr beigetragen. Eine ähnliche Entvogtung gelang dem Freisinger Bischof zu Beginn des 13. Jahrhunderts, als er sich diesbezüglich mit den Wittelsbachern vertraglich einigte. Dem Augsburger Oberhirten glückte die Einziehung der Hochstiftsvogtei nach dem Tode Friedrichs II. Oder Konrad IV. Die Vergabe an Konradin von 1266 blieb eine ganz kurze Episode. Der bayerische Herzog oder die bayerischen Herzoge, die als Erbe der letzten Staufer darauf Anspruch erhoben, konnten sich nicht durchsetzen. Die Vogtei blieb direkt in der Hand des Bischofs. Im gesamten bayerischen Bereich ist es bezeichnend, dass die Wittelsbacher im 13. Jahrhundert keine Hochstiftsvogtei mehr in ihrer Hand hatten. Die Tendenz nach Entvogtung der Hochstifte im 13. Jahrhundert ist in Deutschland, glaube ich, allgemeiner. Die Reichsgesetzgebung Friedrichs II. Von 1220 hat diese Entwicklung in Richtung auf eine endgültige Entstehung der geistigen Reichsfürstentümer Rechnung getragen und sie auch gefördert. In der Confederatio Principibus Ecclesiasticis wendet sich der Kaiser ausdrücklich gegen die Schädiger von Kirchen, Occasione Advocati Eurumdur Honorum. Die Wurzeln für das Zurücktreten der Bedeutung der Vogtei über Hochstifte in den meisten Teilen Deutschlands dürften jedoch schon im 11. und 12. Jahrhundert liegen. Ein entscheidender Einfluss über die Gerichtsbarkeit hinaus blieb dem Advocatus Episcopi sehr oft versagt und selten stellt sich die einfache Alternative der Hochstiftsvogt oder der Bischof als gültiger Landesherr. Besondere Bedeutung von längerer Dauer erlangten die Vögte nur in einem begrenzten Bereich, wie schon erzählt habe, in den Gebietsstreifen in den Ostalpen und südlich davon. Darüber möchte ich im zweiten Teil etwas erzählen. Ich habe mir gedacht, dass in einer Diskussion, ich darf nicht vorgreifen, aber ich habe selbst das Gefühl, dass zwei Dinge vor allem zu klären wären. Erstens die Stellung der Vögte in Italien, warum kommt es zu einer anderen Stellung als in Deutschland? Also die Differenz, warum in Deutschland so, warum in Italien anders? Und zweitens, das ist sicher der schwierigere Punkt, wie ist eigentlich die Stellung, die Bedeutung des Hochstiftsvogtes im 11. und 12. Jahrhundert in Deutschland? Die Schwierigkeit der Beantwortung dieser Frage liegt meines Wissens darin, dass man hier systematisch von einem Bistum oder von einem Hochstift zum anderen fortschreiten müsste, die Quellen entsprechend interpretieren, die Quellen, die gar nicht unbedingt gleich erhältlich sind oder nicht zugänglich sind, um dann erst einen allgemeinen Schluss darauf zu ziehen. Herr Rittmann, für den ersten Teil von der Frage. Ich habe selber schon einen Anschluss gegeben für die Diskussion. Ich möchte sagen, dass wir auch darauf eintreten werden. Wenn ich von mir aus zum Ende kleine Bemerkung. Was Ihr erstes Problem betrifft, der Unterschied zwischen den Völkern in Italien und Deutschland, so ist ein Moment, das von vornherein gegeben ist, dass der Vogt in Italien, dessen Hauptaufgabe ja zunächst die Vertretung bei Gericht ist, in der Regel ein rechtskundiger Mann ist und sein Bruder, während das im Norden nicht der Fall ist. Im Norden, ich kenne keine Beispiele, aber ich glaube, ich wüsste nicht, woher die ihre Rechtskundigkeit besonders nehmen sollten, und sie wurden auch gar nicht auf das hin so sehr ausgesucht, dass sie als Rechtskundige zu fungieren hätten, sondern nach irgendwelchen anderen Gesichtspunkten, und damit ergibt sich schon ein Unterschied, weil ich sagen möchte, dass das der einzige ist, sondern dass das noch andere Unterschiede vielleicht kommen. In dieser Frage nicht der Unterschied im Recht, da überall in Italien noch das römische Recht schlechter werden, damit in den nördlichen Alpen überhaupt keine Ahnung mehr davon hat. Die Beantwortung der Frage ist sicherlich nicht schwierig. Es gibt sehr plausible Gründe für diesen Unterschied. Es ist mir darum gegangen, diesen Unterschied einfach mal aufzuzeigen. Es hat sich ja herausgestellt, dass für die Italiener die Vogtei keine Frage ist. Das gibt es nicht normalerweise. Während für uns die Vogtei überall in der Verfassung sehen, doch ein zentrales Problem. Und automatisch neigt man noch dazu, innerhalb des Imperiums gleiche Probleme, Variationen eben anzunehmen. Und so eine einseitige Diskrepanz, die hier gegeben ist, glaube ich, selbst die Erklärung dafür, liegt sicher in der Verschiedenheit des Rechtes, in den verschiedenen Traditionen, dass man in Italien eine Tradition besitzt, an die man in Deutschland in keiner Weise anknüpfen konnte. Dass es unmöglich gewesen wäre, einen rechtskundigen Vogt Welche Rechtsgüte soll er haben? Das ist ein römisches Recht, das auf keinen Fall ist einfach nicht möglich, dass am Anfang an eine verschiedene Entwicklung da sein muss. La questione era quella della diversità tra i tanti animali e quello che intendevano, e è stata proposta una spiegazione di questo genere di diritto romano, avrebbe la funzione diversa. La funzione diversa tra i animali e i tanti. Della volontà. La risposta. Qual è stata la risposta a questo riferimento al diritto romano? Bene, che qui nel giudizio si ammette che veramente va bene, è d'accordo con la. Io pensavo anche proprio alla struttura sociale, forse la nobiltà, al di là delle Alpi, forse una cultura più robusta, non so se sì, che non in Italia. Forse in Italia meno facile questo accaparramento sistematico delle avvocazie da parte di famiglie così potenti da non lasciar poi respirare l'ente ecclesiastico. Il nostro amico Moro dovrebbe abbiamo evitato su questi problemi. In questo momento, visto che mi hai chiamato, io propongo un problema, perché tutte e due partendo da due punti diversi, da due momenti diversi, abbiamo sentito che c'è qualche cosa che unisce il difensore e con l'avvocato. Io l'avevo detto tra parentesi, partendo dal diritto romano. Lei l'ha detto non tra parentesi, partendo dal capitolare di 802. Il punto è sarebbe da vedere se esiste qualche cosa. Ci sono intanto due elementi cronologici. 802, capitolare, Carlo Magno, adesso non ricordo se il capitolare è un capitolare generale o è un capitolare italico. Il caso di San Carlo, capitolare generale. Dall'altra parte abbiamo un'altra data, indecisa, non molto chiara, nel mosaico di Santa Maria di Porto, Trieste, mi presentina, e ricordo il fatto che il senso che ha fatto costruire, ha contribuito per una certa quantità di mosaico, ha pagato insomma le spese. Intermedio, sesto secolo però post Giustiniano, e questo è interessante, Trieste. E l'802 c'è questa lettera di Paolino da Pineria che parla del suo lavoro. Ma è una lettera precedente all'802. Mi pare che è un tempo, non è una lettera, è un canone del Concilio Pomo-Giuliese, quindi anche qui la data è precisa, 796. In quest'epoca dunque, Paolino d'Aquileia aveva un suo avvocato, o molto probabilmente non era il primo, e allora potevano andare un pochino indietro. A quanto tempo non possiamo dire, ma Paolino d'Aquileia diventa patriarca nel 787 e quindi possiamo spostare qualche anno una data futura. che cosa c'è stato in mezzo in questi due secoli. E forse possiamo anche trovare una piccola spiegazione della differenza intanto tra la posizione franco-gallica e poi germanica e la posizione italiana. I testi di diritto romano, purtroppo non sono qui i miei appunti, io non posso citarli, ma bene da citarli nella memoria. Comunque, codice teodosiano, quindi diritto romano, Gallo Franco e poi germanico, conosce il senso dell'Ecclesia e questo 368-387, costituzione di Arcadio di Teologio secondo la mia e conosce anche l'altra costituzione del 402 di Arcadio e Onorio, che stabilisce che i defensori della Chiesa devono essere esercitati scolastici per la scuola. Questa parola che tanto vuole. Nel codice giustinianeo abbiamo qualche costituzione in più, naturalmente del quinto e una di Giustiniano, 1530, due novelle, la novella 8 e la novella 68, tra il 1531 e il 1533, che parlano della attività di questi defensori, sempre in relazione a due aspetti fondamentali: l'amministrazione dei beni e la difesa del patrimonio. Quindi quello che è il carattere di che cosa c'è stato di mezzo? Purtroppo i documenti longobardi non ci dicono niente. Non c'è. Almeno io nel codice diplomatico di Schiaparelli non l'ho trovato, nessuno ha trovato. Però bisogna adesso vedere per poter risolvere un po' il dogma, per cercare di fare un'ipotesi che cosa è passato dal codice teodosiano completo, dal codice giustinianeo completo, nella decisione codice che è della metà dell'ottavo secolo. Sono qua quel lavoro mio di ricostruzione delle epitome codice, quindi posso dire assolutamente se nel titolo terzo del libro primo dei episcopi ciclesi, che chiedono è un titolo dove c'è dentro di tutto, e ci sono le costituzioni relative alle attività, queste costituzioni siano state mai. Considerato come legislativo per il mondo romano, queste costituzioni ci sono. Certamente però le novelle 868 di Giustiniano erano conosciute in Italia attraverso le prigioni giuliane, perché lì si trova la costituzione novella 1973. È un filo sottilissimo, posso dire quasi evanescente, che unisce questi due momenti. 796, l'avvocato è già da qualche tempo attivo, sesto secolo, il defensor ecclesi è attivo, addirittura paga, e in mezzo c'è anche questo punto di riferimento della trasmissione dei testi giustinianei o integri, ma o in epitome, più in epitome, più in riassunto, che non in testo che forse, si permette, è una sensazione, non posso parlare né di certezza né di possibilità né di plausibilità. È una sensazione che qualche cosa ci sia tra l'uno e l'altro, così come invece si è potuto, penso di aver potuto notare che è esperto attivitati del principio dell'ottavo secolo, per fortuna di comunità, si lega all'esperto romano di vecchia tradizione. Naturalmente bisogna trovarsi su. Sono molto grato al collega che, avendomi dato una notizia che mi era sfuggita per di paura, mi permette di tornare a pensarci su. Per la Germania bisogna rifarsi o al breviario all'Arenciano, che è il testo fondamentale che circola il codice teologiano anche nei paesi tanto caldi, cade letto in disuso, tanto è vero che abbiamo pochissimi frammenti di manoscritti del codice teologiano, o breviario all'Arenciano, oppure meglio la Isaia interpretatio, che è interessante poi di storia, del breviario, che ci può dare qualche spunto diverso, o addirittura le varie epistole che sono venute fuori, come Brunelli, Cristiana, la stessa ex romana, Retta Poliente. Qui abbiamo la figura del perverso ecclesia, ancora lo stato, chiamiamolo, infantile. Mentre nella legislazione giustiniana abbiamo un perverso ecclesia che è già adulto. Da fare queste constatazioni, a poter giungere a una conclusione certa, io per il momento non me la so. Anche di progettarlo, se non come ipotesi di lavoro. La città, l'importanza della città in Italia, è solito, quello non può riflettere quella sul fatto che l'avvocato sia scelto piuttosto in un ambiente ma più alto e quindi meno pericoloso. Certo che nell'ambito cittadino il defenso intanto è scelto tra i civili, anche per il diritto umano. L'avvocato è scelto evidentemente tra i civili, ma però penso sempre a tale i civili medievali, pre-comunali, chiamiamoli, sono sempre eroi di grossa famiglia comunale, quelli che possono coprire una carica. E quindi, più o meno, siamo sempre nel stesso ambito, nel caso, sappiamo che le famiglie degli avvocati, avvocati, avvocatori, eccetera, del 2 del 300, che sono poi sempre a capo di una fazione politica, tanto Presidente, quanto Treviso, quanto tutto, hanno, se sono inseriti in quel gruppo di milite, sono notare i dei giudici che da noi ha tanto rilievo. È un altro padone? È un altro padone. Qui, se sono notare i dei relazione contempla la questione di Natale, che è cosa tutta, tutta nostra, questo ceto di esperti del diritto, ecco, veramente, anche qui sui notai laici, che poi c'è anche il nostro militare, vedremo se arriveranno anche i notai che diventa molto i notai laici sono sempre di una certa